1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ganz pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt anrufen, gerne anrufen, wenn ihr mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht heißt Mario und er ist 21 Jahre alt. Hallo Mario. Ja, guten Tag, Domian. Guten Tag. Ich möchte mit dir über mein Hautproblem reden. Ja. Und zwar, ich habe seit dem 13. Lebensjahr sehr schlimm mit Akne zu tun. Also es fing ganz langsam bei mir an. Mhm. Und ich bin jetzt 21, ich habe das jetzt immer noch. Jetzt zwar nicht mehr so schlimm, aber ich habe auch sehr darunter gelitten. Ne? Also jetzt von wegen auch hier Schule und so, ne, wird ja natürlich dann auch gehänselt. Wie schlimm war es denn oder ist es immer noch? Beschreib's mal. Es fing ganz langsam an, also ein, zwei Pickelchen fing's an. Wo waren die Pickel? Im Gesicht? Im Gesicht waren sie, auf der Brust, auf dem Rücken. Mhm. Und das wurde dann halt, ja, bis 15 Jahre wurde das dann halt immer schlimmer. Richtiger, dicker Alterpickel. Ja, richtig. Also ja, ich war auch beim Hautarzt deswegen, also es waren richtige dicke Dinger. Ja. Man muss sich das so vorstellen, also im Gesicht jetzt, die waren ja so dreimal so groß wie eine Erbse, kann man sagen. So also jetzt nicht nur ein oder zwei, die ab und zu mal kamen. Das ist schon heftig. Sondern also dauerhaft. Wenn einer weggegangen ist, kamen vier neue dazu. Also so ein erbsengroßer alter Pickel ist schon krass. Und wenn das doppelt so groß ist oder noch größer. Ja. So. Ja, und das tut dann natürlich auch es schmerzt natürlich also im Gesicht, es tut natürlich weh. Ja. Man kann nicht mehr lachen, sage ich jetzt mal, ohne dass es weh tut. Weil es so weh tut. Ja, genau. Ich kenne das von Akne, dass es einmal so dicke Alterpickel sind, zum einen, zum anderen aber auch so einfach so dicke rote Pusteln irgendwie. Hast du die auch? Ja, also bei mir ist es hier mehr mit dem Alter. Mehr mit dem Alter. Genau. Ich hatte es jetzt auch teilweise so, da war zum Beispiel einmal nur Blut drin, da hatte ich an der Backe, an der rechten, da hatte ich ein richtig dickes Ding, ich wollte es natürlich loswerden, was macht man dann? Umdrücken. Das ist natürlich falsch, das wollen wir nicht. Ja. Und dann ist da nur Blut rausgeschossen und das sah dann richtig schon schlimm aus. Also. Das heißt, so deine ganze Pubertätszeit warst du dick übersät mit den Pickeln, bis heute, aber genau. da auf jeden Fall. Genau, also Rücken und Brust auch? Brust vereinzelt, sage ich jetzt mal. Ja. Im Rücken hatte ich das auch sehr schlimm gehabt, auch richtig dick. Hm. Jetzt im Moment habe ich am Rücken, ja, weiß ich, zwei, drei Stück. Mehr sind das nicht, aber damit kann ich leben. Damit kannst du leben. Und im Gesicht, wenn ich dich jetzt sehen würde, was sehe ich? Wie soll ich das beschreiben? Geht's denn oder ist es immer also, noch... Also richtig dicke Pickel habe ich jetzt nicht mehr. Ja. Dafür aber jetzt noch die Menge, die ist noch entscheidend, sage ich jetzt mal. Ach so. Weil ich, wie gesagt, ich war ja beim Hautarzt, der konnte mir nicht helfen oder wollte es nicht, ich weiß es nicht. Also ich habe da Therapien gemacht, Fruchtsäure, Peeling und alles. Ja, es gibt ja ganz viele Mittel gegen Akne mittlerweile, aber manchmal hilft es eben nicht. Genau, also ich habe das dann gemacht und das war noch recht lange her, das war im Dezember. Dann hat der Hautarzt mir gesagt, Mario, wir machen das jetzt viermal, also innerhalb von einem Monat, heißt jede Woche einmal. Hm. Und dann wird da richtig dieses Fruchtsäure-Peeling gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Domian. Ja, Vitamin. Kennst du das? Ja, Vitamin-A-Säure ist das, glaube ich. Genau, und dann piekst du wieder und drückst in deinem Gesicht und alles rum. Das tut dir dann auch noch weh, wenn man da diese richtig dicken Pickel hat. Also, wenn man sowas hat, ist man natürlich gehemmt und schämt sich. Richtig, richtig. Hattest du deine erste Freundin? In der fünften Klasse schon, aber das kann man jetzt nicht so richtig bezeichnen. Also, nee, das kann man nicht so richtig... Genau. Das hatte ich mit 16 Jahren. Hatte ich das nicht gehemmt und gebremst, dich auf ein Mädchen einzulassen mit dem Pustelgesicht? Ehrlich gesagt schon, aber es hat sich jetzt einfach so ergeben, sag ich jetzt einfach mal. Die kannte mich dann auch, also sie hat mich jetzt so akzeptiert, wie ich da war. Ich meine, das hat auch nicht lange gehalten. Also genau ein Jahr, also am Jahrestag hat sie dann alles beendet. Und wie sieht's heute aus? Hast du eine Beziehung? Nein, also seitdem nicht mehr. Das ist jetzt ja gute 3 Jahre her. Ach so, seitdem nicht mehr. Also ja, kann es durchaus sein, dass es damit zusammenhängt. Also ich will es jetzt nicht leugnen oder so. Also ich habe ziemliche Probleme jetzt so auf Mädchen zuzugehen. Das kann ich schon so sagen, ja. Klar, also gerade in der heutigen Zeit, das ist ja noch viel schlimmer als so in früheren Jahren, wo alles super toll aussehen muss und alles muss gestylt sein und super glatt und weiß ich was. Also wenn man dann mit so einem Pickelgesicht kommt, hat man natürlich, kann ich mir gut vorstellen, dass man sich da, naja, dass man da zumindest gehemmt ist und sich zurückhält. Mhm. Ja, also ziemlich schwierig gewesen bisher. Was machst du beruflich? Kaufmann im Einzelhandel, also voll in der Öffentlichkeit. Ach so, voll in der Öffentlichkeit, ja. Ja, Kaufmann im Einzelhandel. Das heißt, du hast viel mit Publikum zu tun, mit Kunden? Ja, also als ich die Lehre angefangen hatte, da war ich auch extrem schüchtern, da konnte ich gar keinen in die Augen gucken. Mhm. Jetzt natürlich sieht es anders aus, also mit jedem Menschen kann ich jetzt soweit ganz gut umgehen, nur halt wie gesagt mit den Frauen, da klappt es irgendwie nicht. Also da, oder ich weiß nicht, also ich will da nicht so darauf zugehen, das kann man fast schon so eher sagen. Ja, wahrscheinlich auch, weil man Angst hat, zurückgewiesen zu werden. Oder weil man Angst hat, was mögen die jetzt denken? Oder man hat Sorge, dass die sich vor einem ekelt oder irgend sowas. Ja, genau so. Mhm. Übrigens rede ich aus guter eigener Erfahrung. Ich habe das alles auch hinter mir. Ja, genau, hatte ich mal gehört, das genau. Hast du schon mal ja, irgendwo erzählt. Ganz schlimm, genau. Also ganz schlimm. Also ich kann mich da sehr gut hineindenken. Ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, dass ich oftmals eine Verabredung abgesagt habe, weil ich wieder so ein dickes Ding irgendwo bekommen hatte und mich total geschämt habe und es auch peinlich fand, wenn mir ein Mädel übers Gesicht gestreichelt hat, über diese Pickel gestreichelt hat. Fand ich peinlich, fand ich unangenehm. Da habe ich immer gedacht, die muss ich ja ekeln und habe mich zurückgezogen und das war alles verkrampft und komisch. Also, ja. Ich kann es mir gut vorstellen, was mit dir, wie du dich fühlst. Also ja, so geht es mir auch. Also zum Beispiel, alle, die wollen so feiern gehen oder gehen auch feiern, dann fragen sie mich ja, hast du auch Lust? Dann sage ich so, ne. Ja, das kann einen in die Isolation treiben, aber so... So aus dem Abstand heraus bewertet, jetzt von meiner Geschichte aus gesehen, musst du offensiv damit umgehen. Auch wenn es einem unangenehm ist, man muss rausgehen, man muss sich dem stellen. Du im Beruf machst es ja sowieso, da musst du dich auch den Leuten stellen. Und es gibt tatsächlich auch Leute und Frauen, denen das egal ist, die damit nicht so große Probleme haben. Ich glaube, dass das Zurückziehen falsch ist. Man isoliert sich sozial und wird noch gehemmter, noch bedrückter. Man muss offensiv damit umgehen. Das ist die einzige Chance, die man hat. Und in der Hoffnung, dass sich das auswächst. Bei mir hat sich das dann im Laufe der Jahre ausgewachsen. Auch so mit Anfang 20, aber erst. Mhm. Also, ich kann dir da nur Mut machen, Mario. Ich verstehe, was in dir vorgeht. Mach das medizinisch Mögliche. Aber lass dich nicht hängen und vergrab dich nicht hinter deinem PC. Das ist nicht die Lösung. Ja, genau, das mache ich nämlich. Ja, ich glaube das, ja. Und ja, wie verlaufen deine Samstagabende, Freitagabende, Samstag, wenn du frei hast? Im Moment habe ich sehr wenig frei, weil ich mache so nebenberuflich eine Weiterbildung. Ach so. Und die findet nämlich am Sonntag statt. Also jetzt im Moment feiern gehen geht Samstag sowieso nicht. Na gut, da ist die Zeit ja zumindest sinnvoll ausgefüllt im Moment. Ja, so kann man sagen. Ja, aber wie gesagt, wenn eine Möglichkeit besteht, geh raus. Auch wenn du dich schämst, beiß auf die Zähne und geh raus. Da musst du durch und wie gesagt, es gibt ganz viele Leute, denen das auch egal ist. Man bildet sich ja selbst dann auch sehr viel ein und steigert sich da auch rein, dass man so schrecklich aussieht und hässlich ist. So hässlich ist man gar nicht. Sage ich dir mal so. Tröstend. Aber aus eigener Erfahrung. Ja, danke. Mein Lieber, alles Gute wünsche ich dir und dennoch dann auch viel Glück in der Liebe. Hoffentlich ergibt sich bald was. Ja, danke schön, Domian. Sehr gerne, auf Wiederhören. So, ne? Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt oder mailt uns unter domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail mit reinzuschreiben. Hier ist Philipp. Philipp ist 25. Hallo Philipp. Hallo Domian, wie geht's dir? Philipp, vielen Dank. Wie geht's dir? Auch gut, danke. Weswegen rufst du an? Und zwar, ich habe ein kleines Problem. Ich bin 25 Jahre alt. Ja. Ich war mit einem Mädchen zusammen in der Jugendzeit. Also ich war damals 13, 14. Ja. Wir sind irgendwie auseinandergekommen. Das war eigentlich so eine Jugendliebe, also nie was richtig Ernstes, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann ist mein Stiefbruder jetzt mit ihr zusammen, schon seit längerer Zeit. Mhm. Der ist genauso alt wie ich auch. Mhm. Und seit einem Dreivierteljahr habe ich halt auch Sex mit ihr. Das ist irgendwie passiert, ich weiß es selber nicht wie. Ui. Also ich war bei meinem Bruder, Stiefbruder zu Hause zu Besuch und er war nicht da und damals geredet von früher und was sie macht und bla bla bla halt. Und dann ist irgendwie wieder alles hochgekommen und es ist passiert. Und das läuft jetzt regelmäßig seit einem Dreivierteljahr? Ja, ungefähr. Leider, ja. Ganz geheim? Ja, also mein Bruder, der wird mich umbringen. Mhm. Verständlicherweise, sage ich jetzt mal. Was zieht dich denn zu diesem, zu dieser jetzt mittlerweile auch jungen Frau? Ich gehe mir davon aus, dass die so ungefähr in deinem Alter ist. Ja, ja. Die ist fast genauso alt wie ich. Was? 24 ist sie. Ja, was zieht dich dahin? Ist es der Sex hauptsächlich? Das würde ich gar nicht sagen. Ich weiß es auch nicht, warum. Ich hätte es nie von mir selber gedacht, dass ich so weit gehen könnte und mein eigener Bruder auf verarschen könnte, auf Deutsch gesagt. Oder bist du doch ein wenig oder sogar stark in die verliebt? Noch immer oder wieder? Ich hoffe es nicht. Nach einem Dreivierteljahr müsstest du das ja doch eigentlich auseinanderhalten können. Ist es jetzt reine, ich sag's mal plump, ist es reine Geilheit? Oder hat das Herz auch eine ganze Menge da mitzureden? Ich sag mal eine Mischung aus beidem. Mhm. Das Problem ist, mein Stiefbruder probiert alles schon länger mit ihr ein Kind zu bekommen. Ja, und er war auch beim Arzt und mein Bruder hat mir vor 3-4 Monaten mal anvertraut, dass der Arzt zu ihm gesagt hätte, er sei so gut wie unfruchtbar. Mhm. Und das macht mir jetzt halt eine Hölle Angst, weil mein Stiefbruder ist ein Halbtürke und ich bin halt deutsch, normal. Mhm. Mein Stiefbruder hat eine dunklere Haut und ich eine helle mit roter Haar. Und wenn das Kind mit roter Haar ist, dann kann der eins und eins, denke ich mal, zusammenzählen. Vor dem habe ich panische Angst. Wie das Kind? Ist sie schwanger jetzt? Ja, sie ist schwanger. Nee, das hast du mir noch gar nicht gesagt. Habe ich das nicht gesagt? Sie ist auch noch schwanger jetzt. Ja. Ach du. Wegen dem habe ich ja Angst jetzt. Deswegen rufe ich dich ja an. Wieso hast du denn nicht verhütet? Ich nicht, aber sie. Ja, aber, ja gut, da hast du dich auf sie verlassen. Ja, leider. Wie schön dumm. Ja. Wie blauäugig. Wie naiv. Was mir wirklich am meisten Angst macht, ist, ich sag's mal so, das hört sich jetzt vielleicht total scheiße an, wenn ich das sag. Wenn das Kind jetzt normal auf die Welt kommt, ohne meine Hautfarbe, ohne meine Haarfarbe, dann wäre ja mein Bruder froh, dann hat er ja ein Kind, was er sich schon immer wünscht. Mhm. Aber wenn das Kind so auf die Welt kommt, wie ich aussehe, was für eine Haarfarbe hast du? Rothaarig. Ganz eindeutig rot. Ja. So wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und mein Bruder ist halt der Halbtürk und der hat halt das cremefarbene Hautfarbe. Was sagt sie denn zu der ganzen Geschichte? Sie hat mir eigentlich noch gar nicht drüber so großartig gesprochen, ehrlich gesagt. Wir sind eigentlich beide schockiert. Ja, aber was ist denn mit der Frau los? Mit ihr auch, aber was ist denn mit der los? Die ist in einer festen Beziehung seit langer Zeit mit, wie lange mit dem Bruder? Bestimmt schon 4 Jahre. 4 Jahre, die wollen ein Kind zusammen haben. Die wollen ein Kind haben, die legen es darauf an, ein Kind zu haben. Ja, mein Stiefbruder war ja extra beim Arzt, weil es bei ihm nicht geklappt hat. Ja, und dann vögelt die mit dir ständig rum. Was ist da los? Ja, also ich weiß auch nicht. Und ehrlich gesagt, das hört sich jetzt vielleicht dumm an, wenn ich die Schuld jetzt nur auf sie schiebe. Nein, will ich gar nicht. Ja, das will ich auch nicht. Ich finde, die Schuld trägst du genauso wie sie. Genau, 50-50. Das verstehe ich. Dazu stehe ich ja auch, aber... Sie hat mit dem ganzen Scheiß damals angefangen. Ich wollte es eigentlich gar nicht und irgendwie ist doch passiert. Und dann nicht mal als Typ verhüten. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Ja. Ich muss es nochmal sagen. Es passiert immer wieder und ich sag's immer wieder und ich werde es auch immer wieder sagen. So, wie soll es denn jetzt weitergehen? Du musst doch für dich erstmal eine Entscheidung treffen, wie du dich weiter verhältst der Frau gegenüber. Ja, und vor allem noch vor meinem Bruder. Zunächst mal musst du eine Entscheidung treffen, was willst du weiter mit der Frau machen? Ja, auf jeden Fall muss ich mich mit ihr treffen und muss mit ihr jetzt klarstellen, was in Zukunft jetzt passiert. Ja, was willst du denn? Zuerst mal, was willst du? Welchen Kontakt willst du zu der Frau weiterhaben? Am besten nur freundschaftlich. Ja, allerdings, das sehe ich auch so. Ich möchte ja meinen Bruder nicht verletzen. Das ist das Letzte, was ich machen möchte. Wie oft habt ihr Sex miteinander? Wie oft kommt das vor? Also seit einem Dreivierteljahr. Ja gut, das hast du schon gesagt. Ich meine, wie oft? Einmal in die Woche? Ach so, jetzt im Monat meinst du jetzt, oder? Zum Beispiel, ja. Also im Monat haben wir im letzten Dreivierteljahr bestimmt 4 oder 5 Mal Sex gehabt. Also man kann sagen, jede Woche? Ja, einmal in der Woche mindestens, bestimmt. Und ihr habt noch nie über die Situation gesprochen, was auch noch bevor sie schwanger wurde, habt ihr nie darüber gesprochen, was machen wir hier eigentlich, wie soll es weitergehen? Ich habe ja schon mehrmals gesagt, ich möchte nicht und so, aber immer wenn ich zu meinem Stiefbruder zu Besuch komme, war er nicht da und dann... Dann bist du Opfer ihrer Verführungskünste geworden, oder was? Sozusagen, ja. Also die hat es auch wirklich drauf angelegt und das ist das, was ich hasse mich dafür selber, dass ich jedes Mal drauf reingefallen bin. Und hast du den Eindruck, dass sie denn auch ein schlechtes, zumindest ein schlechtes Gewissen hat? Jetzt ja, wo sie schwanger ist. Vorher glaube ich nicht. Hast du denn jetzt, nachdem sie schwanger ist, mit ihr mal eindeutig gesprochen, was nun, wie man weiter sich verhalten soll? Das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Ich habe das jetzt, weiß jetzt selber, jetzt erst seit einer Woche ungefähr. Naja, eine Woche ist immer eine Woche. Eine Woche, zwei vielleicht. Ja, nun gut, eine Woche, 2 Wochen ist schon lange hin. Ja, aber wenn mein Stiefbruder halt ganze Zeit in der Nähe ist, kann ich ihn drauf ansprechen. Das ist halt das Problem auch. Naja, man kann sie ja mal anrufen, die ist ja nicht immer zu in der Nähe vom Stiefbruder. Nein, das ist nicht. Wie ist denn deren Beziehung? Das kannst du doch gut einschätzen. Wie läuft denn das so an? Ich hab die eigentlich immer, bevor jetzt die ganze Scheiße passiert ist, habe ich immer gedacht, dass das eigentlich so ein Traumpaar ist. Weil die sind ja auch schon seit 4 oder 5 Jahren zusammen. Wie ist denn dein Verhältnis eigentlich zu deinem Bruder, Stiefbruder? Das ist, also wie gesagt, ich sage ja auch immer Bruder, also für mich ist das ein richtiger Bruder. Also das ist, das so ein Verhältnis, ist das so ein Verhältnis, dass man auch über Frauensachen redet? Wie meinst du? Also, dass er zum Beispiel dir sagen würde, wenn es da irgendwie hakt in der Beziehung, würde er dir darüber erzählen? Ja, auf jeden Fall. Aber er hat dir noch nichts erzählt? Nein, er sagt auch immer, sie streiten sich so gut wie nie. Und wenn, dann ist auch, dann rede so normal miteinander und brülle sich nicht an oder so. Finde ich ausgesprochen fatal, was da jetzt passiert ist. Ja. Also ich finde in der Reihenfolge. Ich hasse mich dafür, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, in der Reihenfolge musst du sofort den Strich darunter ziehen und die Sache beenden. Ja. So mache ich auch. So werde ich auch machen. So, und jetzt wollen wir dann in der großen Hoffnung, dass das Kind sichtbar doch das Kind deines Bruders ist. Ja, das hoffe ich auch. Wenn das Kind nicht sichtbar Kind deines Bruders so, ist. Wenn es jetzt nach ihr geht, das Kind, und einfach nur blond ist, also dann geht es ja noch einigermaßen. Ja, aber dann ist scheiße. Da steht man natürlich auch vor der großen Frage, vor der großen moralischen Frage. Kann man mit einer solchen Lüge auch leben? Du selbst? Und sie, aber es geht ja erstmal um dich, kannst du mit so einer Lüge leben? Und darf man einen neuen Menschen in eine solche Lüge hineinwachsen lassen? Ja, das stimmt auch. Also, ja. Das ist auch eine ganz große Frage. Ja. Das heißt, also ich glaube, ich muss das meinem Bruder sagen. Das heißt, letztendlich führt kein Weg daran vorbei und ich glaube, du fühlst dich dann auch besser. Ich fühle mich auch sonst so schlecht, dass ich dich anrufe. Also ich hätte es nie gedacht, dass ich wirklich jemanden brauche, wenn ich mal ein Problem habe, mit jemandem zu reden. Aber ich finde es gut, dass es so Sendungen wie dich gibt, weil da kann man mit jemandem reden, wo außerstehend ist und nicht parteiisch ist. Man ist natürlich geneigt, in einer solchen Situation zu vertuschen, aus Angst. Ja. Aber ich glaube, dass das Vertuschen in dem Fall alles misslich und falsch ist. Und wenn es dann irgendwann auffliegt, ist es umso dramatischer für einen. Ja. Eigentlich muss man zu dem stehen, was man angerichtet, in Anführungszeichen halt. Ich will nicht das Zeugen eines Kindes negativ jetzt darstellen, aber ja, man muss dazu stehen, was man getan hat, sagen wir so. Ja. Mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Wenn dein Bruder ausrastet, ausrasten darf er. Das ist ein gutes Recht. Ja. Er darf dich also natürlich nicht körperlich... Nein, das wird er niemals machen. Niemals, egal was ich ihm antue. Also mein Bruder liebt mich über alles und ich eigentlich genau. Ja. Nur ich hätte es dürfen nie machen. So, dann klar an Tisch, sag's ihm. Ist es für ihn auch eine Warnung, was seine Freundin macht? Ja. Das, was sie mit dir gemacht hat, könnte sie rein theoretisch auch mit jemand anderem machen. Eben, und es könnte ja auch sein, dass es vielleicht ja doch sein Kind ist, dass es irgendwie doch geklappt hat. Das kann ja auch sein. Kann auch sein. Wollen wir das auf jeden Fall mal hoffen. Wobei, in dem Moment, wo du ihm das sagst, ist natürlich die Beziehung zwischen den beiden auch kaputt. Natürlich. Denn dann ist sein Vertrauen zerrissen oder zumindest erschüttert. Ja, genau, ganz genau. Ja. Boah, Philipp, Ich glaube, da führt der Weg an der Wahrheit nicht vorbei. Aber du musst sofort Schluss machen mit dieser Frau, finde ich. Ja, das mache ich. Das werde ich jetzt auch dann machen. Sofort morgen machen. Dass du zumindest, wenn du in das Gespräch mit deinem Bruder gehst, dass du das schon mal sagen kannst, ich habe Schluss gemacht, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich schäme mich in Grund und Boden. Ja. Und ich denke mal auch, dass ich vielleicht morgen sogar schon meinen Bruder drauf anspreche wird. Ja. Das mache ich. Ich glaube, wir haben alles besprochen, ich kann nicht mehr sagen. Okay, Domian, ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne und viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Für alle Leute mit Problemen immer offenes Ohr hast. Gerne. Philipp, alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, morgen ist Themennacht bei uns. Das Thema morgen heißt offene Rechnung. Und ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die eine offene Rechnung mit jemandem haben, die Rachegefühle. Wenn man eine offene Rechnung hat, hat man ein Rachegefühl, oder hegt man Rachegefühle für jemanden. Zum Beispiel, weil der Partner ausgespannt wurde, weil einem ein großes Unrecht angetan wurde, etwas Schlimmes, oder weil man richtig gelingt worden ist, oder natürlich auch in Sachen Geld, dass jemand in der Tat einen betrogen hat und ihr noch sehr viel Geld von einer Person bekommt und diese Person das aber noch nicht zurückgezahlt hat. Offene Rechnung. Wer von euch hat mit jemandem noch eine offene Rechnung und möchte gerne darüber erzählen, dann meldet euch doch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Offene Rechnung, unser Thema morgen. Heute nach wie vor freie und offene Themennacht. Und ich bin verbunden mit der Sarah und die ist 20 Jahre alt. Hallo Sarah. Hallo Sarah. Um was geht's bei dir? Also ich bin Studentin, bin jetzt in eine fremde Stadt gezogen, also eine kleinere Stadt, aber für mich halt schon ziemlich groß, weil ich halt eigentlich vom Land komme. Weil du vom Land komme, ja. Ah ja, ist die Kleinstadt, ist hier schon New York für dich? Ja, genau, so ungefähr, ja. Und was studierst du? Grundschullehramt. Grundschullehramt. Ja. Gut. Und ich habe halt so jetzt Probleme halt, dass ich halt mich so ziemlich allein gelassen fühle, weil Freunde weggezogen sind und in fremden Städten sind und man die halt, also das gewohnte Umfeld nicht mehr hat. Aber du bist doch in diese Stadt neu hingezogen. Ja, aber meine alten Freunde, die sind ja auch jetzt wegen Studium und so weiter dann in andere Städte natürlich gezogen. Natürlich, ja, so ist das. Meistens, wenn man dann irgendwie studiert irgendwo, dass viele Freunde woanders hingehen, ja? Ja, und dann verliert man halt so ein bisschen den Kontakt. Und ich habe schon seit längerer Zeit halt Probleme mit dem Essen. Also, und das heißt, also ich hatte schon eigentlich immer Probleme damit. Und ja, das ist halt jetzt verstärkt, weil ich halt nicht mehr so unter Leute komme und so weiter. Also du bist jetzt, wie lange bist du in dieser Stadt? Ich bin eigentlich so seit 1-2 Wochen hier. Ach so, das ist ja nur ganz frisch. Ja. Das ist ja nur ganz frisch. Und vorher warst du in deiner Heimat? Ja, genau. Und jetzt fällt dir nach 1-2 Wochen schon die Decke auf den Kopf? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe Probleme, einkaufen zu gehen, weil ich mich halt irgendwie schäme, Sachen einzukaufen, zu essen und so weiter. Und warum schämst du dich? Ja, weil ich dann, ich denke halt dann immer, dass die anderen Leute dann irgendwie schlecht über mich denken, weil so von wegen, ja, was ist die denn? Und kaufst du denn im Übermaß viele Sachen ein? Nein, eigentlich nicht. Also, im Moment ist halt so Hauptnahrungsmittel Wasser und Gurken und Tomaten und eigentlich so eher gesund. Also du hast Probleme mit dem Essen. Sagen wir es mal ganz konkret. Erbrichst du oder isst du einfach nur sehr wenig? Ja, also ich habe früher halt in meinem gewohnten Umfeld immer erbrochen. Und damit das halt geheim blieb. Und jetzt brauche ich das ja nicht mehr so als, ich brauche das ja nicht mehr vertuschen. Weil also erbrichst du schon? Nee, jetzt nicht mehr. Also, weil ich esse eigentlich gar nicht mehr. Also du isst ganz wenig, deshalb nur noch Wasser und Gurken oder so etwas. Genau. Aber das ist jetzt seit 2 Wochen, seitdem du in der neuen Stadt bist. Ja, also seitdem ich jetzt so alleine bin, ja. Wohnst du alleine? Ganz alleine, ja. Ganz alleine, in einer kleinen Wohnung im Zimmer. Ja, mhm. Genau. Hat das Studium, ja, das hat ja schon richtig angefangen. Ja. Klar, da bist du also voll beschäftigt auch. Ja, genau. Mhm. Und das ist halt dann auch doof für, ja, das ist halt so eine Umstellungssache. Also ganz viele gehen jetzt in ihren Freistunden in die Mensa, so wie das halt normal ist oder ja, so. Du natürlich nicht. Nein, das könnte ich auch gar nicht. Hattest du denn vorher in deiner alten Heimat für viele Freunde und Kontakte? Ja, also ich hatte halt, also ich sag immer, es gibt halt viele Bekannte und wenig gute Freunde. Klar. Aber ich hatte eine Handvoll guter Freunde da, ja. Aber so, dass du immer beschäftigt warst, man konnte sich treffen, man ging mal dahin, ja, und genau. So. Und jetzt ja. In dieser Stadt, in der du jetzt bist du völlig allein. Da ist kein einziger aus deinem alten Umfeld. Nein, niemand. Mhm. Und dein erster Eindruck, den du jetzt so gesammelt hast, den meisten geht es doch sicher so wie dir. Die kommen doch alle aus anderen Städten. Ja, die meisten kommen halt aus anderen Großstädten und sind dann mit Bekannten schon an der Schule oder haben dann ältere Freunde auf der Schule, also auf der Uni. Ja, entschuldige, ich musste gerade mal niesen. Gesundheit. Ja, aber es gibt dennoch auch einige, die so in deiner Situation auch sind, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, also ich habe bis jetzt wirklich nur Leute kennengelernt, die halt irgendwie schon Kontakte haben. Nun könnte man ja jetzt spontan sagen, so nach gesundem Menschenverstand, Mensch, Sarah, du bist 2 Wochen da. So schnell dreht sich die Welt nicht. So schnell kannst du auch keine neuen Kontakte knüpfen. Das braucht seine Zeit. In der Regel braucht man ein halbes Jahr oder so, bis man so ein bisschen Kontakte geknüpft hat. Und man muss sich auch bemühen darum. Ja, nein, also darum geht's auch nicht. Also ich habe schon Kontakte und ich verstehe mich ja auch mit Leuten. Also ich bin eigentlich sehr offen. Es ist halt nur dann ein Problem, wenn es halt darum geht, ja, lass doch mal treffen, da und da hingehen, weil so Alkohol oder so trinken will ich halt nicht, weil das ja auch sehr kalorienreich ist und so. Weil das was? Kalorienreich ist. Ja gut, ja. Aber du kannst auch Wasser trinken. Das machen nur viele Leute, die keinen Alkohol trinken. Ja, es ist eher selten und dann wird man schon ein bisschen komisch. Also ich komme mir dann immer komisch vor. Ich glaube, das Hauptproblem bei dir ist jetzt nicht nur dass du in 2 Wochen noch keinen Bekannten groß getroffen hast, sondern das Essproblem ist ein Problem. Das ist dein Hauptproblem. Ja, schon. Wer weiß denn überhaupt von deiner Essstörung? Meine guten Freunde von damals. Die wissen das. Ja, die wissen es halt von früher, dass ich mal so, dass ich mal Probleme hatte, aber die glauben halt alle, dass es mir jetzt schon also gut geht. Ach so, niemand weiß die wirkliche Wahrheit. Nein. Wie lange plagen dich schon diese Essprobleme? Sehr lange. Ich weiß es nicht, seitdem ich 16 bin, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ist natürlich klar, wenn man dann in eine neue Umgebung kommt, man einsam ist, und unsicher ist, dass dann so eine Problematik noch mehr Macht über einen gewinnt. Das ist mir völlig klar. Und dass eine solche Problematik, so eine Essproblematik, einen dann auch ins Abseits drängt, so wie du es auch gerade geschildert hast, ist mir auch klar. Also muss dringend was passieren, Sarah. Ja. Die Gefahr besteht ja, dass du so dein Studium da machst, mehr oder weniger gut, und dich dann zu Hause zurückziehst. Ja, also ich merke das jetzt schon, dass ich halt öfters Probleme habe. Also das ist halt kreislaufbedingt und so, dann wird das schon schwieriger, dann auch morgens halt aus dem Haus zu gehen. Mhm. Ja. Und wenn man so lebt und wenn man das vielleicht über einen längeren Zeitraum so macht, ist man auch nah dran an einem depressiven Zustand. Ja. Also da sind die Grenzen, sind da leicht überschritten. Mhm. Warst du denn schon mal bei einem Therapeuten? Nein, noch nie. Würdest du denn zu einem Therapeuten gehen? Ja, schon. Also ich habe mir eigentlich immer gesagt, dass ich das schon irgendwie, dass das halt so eine Phase ist, aber... Ich würde jetzt mal sagen, nach 4 Jahren ist das keine Phase mehr. Ja. Du hast es 4 Jahre nicht alleine geschafft. Jetzt wird es noch schlimmer, jetzt schaffst du es auch nicht. Wie viel wiegst du eigentlich im Moment? Ich weiß es nicht. Ich habe auch total Angst davor, dass mir das irgendwer sagt oder so. Also ich vermute jetzt, also ich bin jetzt nicht total dürr, also mir sieht man es nicht an, aber halt so normal. Mhm. Aber du nimmst am Tag schon noch so Rohkost, nimmst du zu dir? Ja, auch nicht jeden Tag. Auch nicht jeden Tag. Es gibt Tage, wo du nur trinkst? Ich verzichte manchmal auch aufs Trinken. Das ist aber sehr bedenklich, sage ich dir. Also trinken solltest du auf jeden Fall. Ja, ich habe da schon so ein bisschen Probleme mit. Also ich glaube so... Auch mit dem Trinken? Ja, so ein halber Liter am Tag ist so ein Maximum, das so... Weil du das nicht ertragen kannst, das Wasser im Körper zu haben? Ja. Weil das auch wieder im Bauch ist? Ja, genau. Mhm. Verstehe. Also es schrillen alle Alarmglocken bei mir gerade. Ich finde, du musst was unternehmen. Du hast ja jetzt auch hier schon mal angerufen. Das ist ja schon mal ein großer Schritt, wenn niemand das so wirklich weiß, wie du es mir gerade geschildert hast. Ich glaube, dass du schon in einer sehr brenzligen Situation bist. Und ich glaube, so wie du schilderst, dass das schlimmer als denn besser wird. Mhm. Und bedingt jetzt durch die neuen Lebensumstände, die dich noch mehr destabilisiert haben. Ich rate dir sehr dringend, schnell zu einem Therapeuten zu gehen und eine Therapie zu machen. Okay. Ich habe, du weißt das ja, ich habe ja im Hintergrund immer einen Psychologen oder eine Psychologin. Mhm. Das ist heute die Sabine, die wird dich gleich nochmal anrufen und dich genau beraten, welche Art von Therapie, wann, wo und so weiter du das angehen solltest. Okay. Hast du Angst davor? Ja, schon. Also... Das ist ja auch ein großer Schritt, jetzt irgendwas dagegen zu machen, weil das ist ja auch halt so ein Teil von mir, also so Hauptbeschäftigung auch. Ich verstehe. Einerseits. Andererseits macht es dein Leben kaputt. Ja. Es macht dich finster und es zerstört deine Zukunft. Ja. Und es macht dich einsam, das ist das Schlimme, das Allerschlimmste. Und es macht dich krank, natürlich, es macht dich auch krank, körperlich krank. Ja. Das wischst du alles im Moment noch so weg. Aber das weißt du selbst, muss ich ja gar nicht erklären, dass das natürlich hohe körperliche Risiken birgt. Ja, das merkt man auch, also schon allein Schwindel und... Genau, wie du gerade auch schon geschildert hast, genau. Ja. Mhm. So Sarah, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Okay. Und du wirst von Sabine, meiner Psychologin, angerufen und alles Weitere besprecht ihr beiden Mädels dann. Okay. Und vielen Dank. Ich finde gut, dass du angerufen hast. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Sieh es für dich als ersten Schritt. Okay. Und noch was, wenn du in eine Therapie gehst, zu verlieren hast du gar nichts, wenn man es genau besieht. Du kannst auch jederzeit aufhören. Mhm. Es bietet die Chance auf ein gesundes Leben. Ja, und ich finde, ich weiß auch deine Bedenken, das ist mir auch klar. Aber ich finde, man sollte immer die Chance beim Schopfe fassen, wenn man die Chance hat, gesund und richtig wieder erleben zu können. Ja. Ja? Ja. Meine Vielen Liebe, Dank. Jetzt legst du bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Okay, danke. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. 1:33 und 30 Sekunden. Und hier ist Eva. Und Eva ist 71. Guten Morgen, Eva. Morgen, Domian. Ja, Eva. Ja, ich fange jetzt an stottern. Ja. Schön, dass du da bist. Es ist schön, dass es deine Sendung gibt. Und ich habe lange mit mir gezögert oder überlegt, ob ich die anrufen soll. Und zwar geht es um Folgendes. Ich fühle mich sehr allein. Ja. Und wie lange bist du schon allein? Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Warst du vorher verheiratet gewesen? Ja. Und der Mann ist seit 20 Jahren... Verstorben. An Herzinfarkt, ja. Ja. Hast du Kinder? Nein. Nein. Und du fühlst dich einsam? Ja, also ich fühle mich wirklich einsam. Ich verreise auch. Also das mache ich dann schon zweimal im Jahr. Oder ich bin mit dem Auto unterwegs. Mhm. Aber doch mal jemand so an seiner Nähe zu haben... Und mal ein Glas Wein zu trinken, das sind alles Sachen, die mir ein bisschen fehlen. Ja, über welche Einsamkeit reden wir? Hast du Sehnsucht nach einem neuen Partner oder nach Freundschaften? Freundschaften habe ich eigentlich hier, aber ein neuer Partner. Das ist das Problem, also die das Sehnsucht. Ist das, ja, einfach ein Mann, der fest im Leben steht, der zuverlässig ist und, und. Mhm. Hattest du in den 20 Jahren, seitdem dein Mann verstorben ist, auch keine Affäre, gar nichts? Naja, Affäre kann man das nicht nennen. 5 Jahre lang hatte ich einen Bekannten und da ist es aber nie zum Sex gekommen oder so. Es war einfach platonisch gewesen. Platonisch. Und aber der ist auch verstorben. Ja. Gibt es denn auch eine Sehnsucht nach Sexualität? Ja, das auch. Wenn der Mann sympathisch oder wir uns beide sympathisch sind, kann das passieren, ja. Also sexuelle, erotische Sehnsüchte sind durchaus da. Sind auch da, ja. Du bist ja, wie du mir gerade schon verraten hast, doch eine ziemlich agile Frau. Du verreist, du fährst mit dem Auto rum, du hast Freunde. Ja. Gab es denn noch keine Bekanntschaften, wo du dachtest, die dir zufällig über den Weg gelaufen sind, zum Beispiel auf Reisen oder so? Na, das könnte was sein? Ja, auf Reisen schon, denn ist immer mal einer, aber der wohnt dann ganzes Ende weg, irgendwo in, sagen wir mal, einfach München. Und das geht ja dann auch nicht. Das geht auch nicht. Ich höre mal so ein bisschen raus, dass du in der Nähe von Berlin wohnst. Ja, direkt. Direkt. Direkt, ja. Ich höre auch meine Berliner sofort. Ja, das ist aber lieb, du. Ja. Ja, hast du denn irgendwie sonst Aktivitäten unternommen? Vielleicht in der Zeitung mal was annonciert oder geguckt auf Anzeigen? Wenig, wenig. Warum? Ja, warum eigentlich? Wir haben uns dann mal gesehen und das war's denn auch. Mensch, in Berlin, da gibt es doch auch so tolle Einrichtungen für ältere Leute, so zum Tanzcafé sich zu treffen nachmittags. Ja, das stimmt, das gibt es. Aber also meine Vorlieben sind eigentlich in der Natur, also dass ich rausfahren kann, ganz simpel Pilze suchen oder ich kriege jetzt auch in der nächsten Zeit einen kleinen Yorkshire Terrier zur Pflege für 14 Tage. Ja. Und insofern bin ich dann auch mit dem Hund unterwegs, aber so ich fürchte mich schon so vor Weihnachten. Und halt die Abende dann immer. Also weißt du, Eva, wenn ich schon in so einer großen, tollen Stadt wohnen würde wie du, dann würde ich auch die Angebote nutzen. Ja. Natürlich. Was meinst du, wie viele Männer ist sollte es einer in deinem Alter ungefähr sein? Ja, könnte auch etwas jünger sein. Und dürfte auch etwas älter sein? Ja, na klar. Okay. Was meinst du, wie viele Männer es so in dem Alter gibt, die auch gerne Pilze suchen und rausgehen? Ja. Aber die muss man ja wirklich erstmal treffen. Und wenn du zum Tanztee oder so, guck doch mal, erkundige dich doch mal in Berlin, wo sich ältere Leute treffen können, um Kontakte zu knüpfen, wo viele Alleinstehende hinkommen. Ja. Ist das doch eine tolle Möglichkeit, einfach mal jemanden kennenzulernen. Hinterher gehst du mit dem in die Pilze. Ja. Ja. Erstmal ein kleines Tänzchen und dann ab in den Wald. Ab in den Wald. Na, die Zeit ist jetzt im Moment vorbei. Naja gut, die ist jetzt vorbei. Ja. Ja. Also, da möchte ich dich wirklich ermutigen, einfach dann auch mehr dafür zu unternehmen. In die Zeitung gucken. Vielleicht auch mal auf eine Annonce antworten. Antworten, ja. Ja, vielleicht auch sogar eine Annonce selbst verfassen. Das hatte ich mir auch schon überlegt, eine Annonce zu setzen. Aber das käme so über Silvester, Neujahr und zustande dann erst, weil ich jetzt für 3 Wochen in die Türkei fliege. Ach, guck, du fliegst in die Türkei. Die feine Dame fliegt in die Türkei. Ja. Mit einer Gruppe? Nein, alleine. Alleine. Ja. Aber wäre es vielleicht dann auch nicht schlau, wenn du mal mit einer Gruppe reisen würdest? Da lernt man auch Leute kennen. Da lernt man auch Leute kennen. Das stimmt. Aber gut, ich meine, wenn ich jetzt in dieses Hotel fliege, da bin ich schon Stammgast. Achso, da bist du Stammgast. Da bin ich schon Stammgast. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, wenn man so eine Sehnsucht hat, muss man alle Register ziehen. Ja. Wenn man zu Hause sitzt, es fliegt ja kein gebratenes Huhn in die Wohnung. Nein, das ist klar. Ne? Das ist klar. Das heißt, du musst ganz viel unternehmen und ich bin wirklich sicher, dass dann irgendwas passieren wird. Und du bist ja eine vitale Frau. Ja, noch lebendig und aktiv. Und fit und gesund? Ja. Ja, siehst du, was willst du mehr? Ja. Also, was meinst du, wie viel Kerle es so in deinem Alter gibt, die denken, Mensch, die Eva aus Berlin, ein heißer Zahn, da könnten wir uns drauf einlassen. Ja, da hoffe ich mal, ja. Ja, also von meiner Seite aus mache ich dir Mut, noch mehr zu unternehmen. Und ich bin sicher, dass du einen Mann finden wirst. Ja, du bist sicher. Ja. Sagen wir mal fast sicher. Ganz sicher kann man natürlich nie sein. Na eben, ja. Verlange ich auch nicht von dir. So, und du hast Angst vor Weihnachten. Wenn das alles vor Weihnachten ja. ist. Also du bist zu Weihnachten dann wieder zurück von der Reise, natürlich. Dann ja, ich komme am 18. Dezember wieder. Ja. Ja, bis Weihnachten wird sich das mit dem Mann wahrscheinlich nicht naja, so schnell Hals lassen. Über Kopf geht sowieso nicht. Nee. Aber danach. Für die zwei Tage kommst du auch durch die Zeit. Ja, sicher. Guckst ein paar schöne Filme im Fernsehen und ist gut. Ja, ist klar. So, liebe Eva, ich wünsche dir viel Glück in der Liebe. Ja, also, danke. Und wenn du einen netten Kerl gefunden hast, getroffen hast, ruf uns doch bitte nochmal an. Ja, mache ich. Und schönen Urlaub in der Türkei. Gut, danke, Domian. Alles Liebe, tschüss. Und einen schönen Tag, Tag kann man ja sagen. Genau. Einen schönen Morgen. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist René. René ist 23. Hallo, René. Hallo, Domian. René, um was geht's bei dir? Es geht um meinen Papa. Der ist letzten Monat am 8. verstorben. Am 8. und 10. Genau, bei einem Autounfall im Ausland, Tunesien. Mhm. War er in Urlaub dort? Nee, der hat gearbeitet. Der ist immer viel auf Montage gewesen. Ja. Wie ist genau? Wie ist der Unfall passiert? Er war auf dem Weg mit einem Shuttle oder einem Taxi, das kann ich nicht genau sagen, auf dem Weg zum Flughafen vom Hotel, auf dem Weg nach Hause. Mhm. Ist auf einer Ölspur ins Schleudern gekommen und frontal unter einen LKW geknallt. War er allein in dem Auto? Ja, also mein Papa und der Fahrer, ne? Also Papa ist nicht mal selber gefahren. Ist der Fahrer auch verstorben? Der ist auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben und mein Papa an der Unfallstelle war wohl laut Aussagen des Bestatters und laut Aussagen des Konsulats da hinten sofort tot. Kann man jetzt klar sagen, wer schuld ist daran? Schuld wohl nicht, weil es war eine Ölspur wohl auf der Strecke, wo die ins Schleudern gekommen sind. Hm. Und ja, aufgrund dessen sind die dann ins Schleudern geraten. Hm. Vielleicht auch ein bisschen zu schnell gefahren, man weiß es nicht. Man kann das wahrscheinlich gar nicht. Kann man so nicht sagen, ne? Kann man nicht sagen. Wann habt ihr denn davon erfahren oder wann hast du davon erfahren? Ich habe davon erfahren direkt am Tag des Unfalls, also circa eine Stunde, nachdem der Unfall passiert ist, von dem Chef meines Vaters. Mhm. Da meine Eltern seit 3 Jahren geschieden sind und der Chef sich mit mir im März auf dem Geburtstag meines Papas unterhalten hatte. Und sind wir auch über Arbeit und da habe ich auch erzählt, wo ich arbeite. Und dann hat der Chef bei meiner alten Arbeit angerufen, wo ich jetzt nicht mehr bin. Ja. Die haben mich dann kontaktiert. Ich habe dann den Chef angerufen. Ja. Und der hat mir das dann erzählt. Und ich habe das dann meiner Mama, meinen Geschwistern, meiner Onkel, Tanten alles erzählen müssen. Wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe noch 3 Geschwister. Ich bin der Älteste. Oh je, zwei Schwestern, 19 und 20 und mein kleiner Bruder ist 11. Und das ist derselbe Vater, also das ist eine Familie? Genau. Mhm. Das heißt, du musstest diese schlimme Nachricht allen sagen. Ja. War das nicht furchtbar? Das war furchtbar, ja. Hast du jeden einzeln angerufen? Ja. Ich stelle mir das gerade ganz dramatisch vor, wenn man das 3-4 Mal sagen muss. Und jedes Mal. Ich meine, ich habe einen meiner Tanten angerufen und einen Onkel. Die haben es dann da weitergegeben und meiner Familie, also sprich Mama, Geschwister. Ja, den habe ich das halt allen erzählt. Also ich habe es 3-4 Mal. Wie war die Reaktion deiner Geschwister? Die wollten mir halt nicht glauben. Hast du es überhaupt gleich geglaubt, als du die Nachricht bekommen hast? Nein. Also ich habe den Anruf von meinem Papa-Chef bekommen und der hat es auch relativ trocken erzählt, sag ich jetzt so mal. Hm. Kam am Ende des Telefonats ein, ja, tut mir leid, jetzt ist Beileid und dann war das vorbei. Hm. Und ja. Jetzt ist mein Papa seit 3 Wochen beerdigt. Und ja. Wie geht es dir? Relativ bescheiden, muss ich sagen. Mhm. Schlaf momentan sehr schlecht. So 3-4 Stunden in der Nacht, wenn überhaupt. Mhm. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr gut. Der war zwar immer nur alle 3 Wochen mal da, weil er viel auf Montage gearbeitet hat. Ja. Aber wenn er dann da war, haben wir uns auch gesehen. Ich habe jetzt eine neue Arbeit angefangen. Ja. Jetzt als Restaurantleitung und Chefkoch angefangen und da war er sofort bei Eröffnung da und hat mit gegessen und ja. Das war auch das letzte Mal, das war 2 Wochen bevor er verstorben ist, habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Wie alt ist denn dein Vater geworden? 50. 50. Hm. Er ist dann von Tunesien überführt worden nach Deutschland, davon gehe ich aus? Genau, ja. Genau. Hast du ihn dann nochmal gesehen? Nein. Wir konnten keinen persönlichen Abschied mehr nehmen, weil das einfach zu lange gedauert hat. Wir haben knapp 2,5 Wochen gebraucht. Ach du je. Bis mein Papa in Deutschland war. Hattest du nicht den Impuls, nachdem du das gehört hast, runterzufliegen? Doch, hatte ich. Allerdings hat meine Familie mich insofern davon abgehalten, weil es hätte auch nichts gebracht, sag ich mal. Mhm. Weil er hat da zwar in einem deutschen Krankenhaus gelegen, also sprich im Sarg gelegen, aber auch da hätte ich mich wohl nicht mehr persönlich von ihm verabschieden können, aufgrund des Unfalls. Und weil, also der einzige Trost, den ich hatte, war, dass man mir gesagt hat, dass mein Papa von dem Unfall nicht mehr mitbekommen hat. Konnte man ihn sich nicht anschauen, weil er so schwer verletzt war durch den Unfall? Gehe ich jetzt so von aus, also es wurde uns so erzählt, mein Papa hat sich aufgrund des Unfalls wohl das Genick gebrochen, weil die frontal halt in diesen LKW gefahren sind. Also ich weiß nicht, wie er ausgesehen hat, aber uns wurde nahegelegt, es uns nicht mehr persönlich zu verabschieden von beiden Bestattern. Ah ja. Also wir hatten natürlich einen Bestatter von da hinten zum Flughafen und hier in Deutschland natürlich auch einen. Und beide haben uns gesagt, wir sollten das nicht tun. Wie hast du dann die Beerdigungsfeier, die Beerdigung erlebt? Was hast du da empfunden? Ja, natürlich Trauer. Ich war natürlich auch ein bisschen sauer, warum das gerade mir passiert oder uns passiert, weil man denkt immer, es passiert allen anderen und nicht uns. Naja, das hängt man immer. Naja. Ja, und alles ein bisschen doof gelaufen, sag ich mal, ne? Ja, ja. Deine Geschwister, die ja nur alle jünger sind als du, wie gehen die heute damit um, jetzt nach ein paar Wochen? Ja, ich würde sagen, also meine Schwestern leben jetzt das Leben, so sag ich mal, weiter. Wir sind natürlich immer noch traurig. Mein kleiner Bruder, der wollte es erst gar nicht glauben. Der ist direkt auf Papas Seite gegangen bei Internetseiten, sag ich jetzt mal, und hat da was an die Pinnwand gepostet und versucht, ihn auf sein Handy anzurufen und solche Sachen. Der ist 10, sagtest du, ne? 11. Genau. Das ist natürlich sehr schwer. Und, der kleine Bruder lebt bei deiner Mutter. Genau, die leben alle bei meiner Mutter. Deine Eltern waren getrennt. Deswegen war ich auch die erste Anlaufstation, sag ich mal, weil meine Eltern getrennt waren. Ja. Ich habe mich auch komplett um die Beerdigung gekümmert. Ach, das hat deine Mutter nicht gemacht? Und durfte sie nicht mehr, weil sie halt geschieden sind. Meine Mama kein Anrecht auf irgendetwas gehabt, sag ich jetzt mal so. Ja. Und meine Schwestern, naja, es ist alles 120 Kilometer weit weg. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist ja nun so frisch. 8.10. ist es passiert, ne? Hast du gesagt? Genau. Ein Monat her. Genau. Wir haben gerade erst einen Monat her, dass du eigentlich noch in der Schockstarre bist. Du hast funktioniert bisher. Du hast alles organisiert. Du hast die Leute informiert. Du hast die Beerdigung organisiert. Du musst dich um die Geschwister kümmern und so weiter. Wahrscheinlich kommen so nach und nach jetzt erst auch die großen Trauerphasen. Ja, ich merke es jetzt halt abends, wenn ich alleine bin, sag ich mal. Ich habe zwar einen Mitbewohner, aber der ist auch die ganze Woche über am Arbeiten, also auch auf Montage. Ich habe abends dann halt relativ spät, dann zwar Feierabend, muss aber auch das Mittag spät anfangen, wenn ich dann abends im Bett liege oder so, dann kommt es einen, sag ich einfach mal, ne? Dann kommen die Gedanken. Ja. Oder auch, wenn man morgens aufwacht und man zur Besinnung kommt und dann wird einem klar, was los ist. Genau. Hast du geweint bei der Beerdigung? Das habe ich. Ich hatte meinen kleinen Bruder an der Hand, weil meine Mutter nicht neben uns laufen durfte. Meine Tanten und Onkel haben gesagt, dass das nicht so läuft, sag ich mal, weil meine Eltern geschieden waren, musste meine Mutter 5 Reihen hinter uns laufen, hinter uns Kindern. Ach du lieber Gott, das haben die Verwandten bestimmt? Das haben die Verwandten bestimmt. Wie hast du das denn empfunden? Ja, sehr schlimm, sag ich mal, weil gerade bei so einem Trauerfall ist, finde ich, die Rangordnung, wie man läuft, relativ egal. Finde ich auch. Und wenn deine Mutter das gerne gemacht hätte, dann hätte man das so erlauben müssen, gar keine Frage. Aber nun ist es so passiert. Genau. Wenn jemand so plötzlich aus dem Leben gerissen wird, wenn jemand schwer krank ist, wenn dein Vater jetzt sehr schwer krank gewesen wäre, dann hat man ja die Möglichkeit, sich zu unterhalten. Man kann auch Abschied nehmen. All das konntest du ja nicht. Gibt es irgendetwas, was du deinem Vater eigentlich gerne noch gesagt hättest, aber nun nicht die Gelegenheit mehr hattest? Ja, ich hätte mich viel gerne noch mit dem länger unterhalten, ne? So mit 50, ich bin 23. Ich gehe nur ein bisschen was unternommen. Ja. Einfach noch mehr Gedankenaustausch und. Genau. Ja. So. Das Übliche halt, was jetzt halt fehlt. Natürlich. Und in dem Alter rechnet man da ja auch noch nicht so mit. Nee, das stimmt wohl. Hast du denn Menschen, mit denen, finde ich immer sehr wichtig in so einem Trauerfall, hast du Menschen, mit denen du, wenn du dann sehr traurig bist, wenn du frei hast, abends oder am Wochenende, mit denen du auch richtig reden kannst und dein Herz ausschütten kannst? Also mein Chef, wo ich jetzt momentan arbeite, ist auch gleichzeitig ein guter Freund von mir. Mhm. Der hört mir auf jeden Fall zu, kommt auch, wenn ich was will oder was habe, aber ich habe da momentan noch arge Schwierigkeiten, mich mit jemandem auseinanderzusetzen. Mhm. Mal jetzt gerade der Schritt, bei dir anzurufen, aber sonst habe ich damit noch keinem so drüber gesprochen. Ne? Also ich kann dir nur raten, wenn auch der Schmerz größer wird, ich vermute, er wird größer werden, wenn du jetzt erst noch mehr zur Besinnung kommst, rede und weine, sprich auch mit einer vertrauten Person, einer Person deines Vertrauens. Wenn du keine Person deines Vertrauens in deinem Umfeld hast oder du niemanden belasten möchtest, dann suche dir jemanden Professionellen oder geh in eine Trauergruppe. Das kann auf keinen Fall schaden und hat oft eine tolle Wirkung, wenn man damit Menschen zusammen ist, die auch das Gleiche empfinden, weil die auch jemanden verloren haben. Ja. Das kannst du dir ja überlegen, das musst du ja nicht gleich morgen machen, nur so für dich aus Notnagel, dass du sowas in der Hand hast. Wir rufen dich jetzt auch gleich nochmal an und geben dir mal ein paar Adressen an die Hand. Ansonsten, friss nicht zu viel in dich hinein an Trauer und Traurigkeit. Versuche zu sprechen. Ich glaube, das ist gut und ich glaube, dass es auch im Sinne deines Vaters wäre. Ja. Ja. René, jetzt bitte ich dich aufzulegen und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich gleich an und versorgt dich mal mit den entsprechenden Adressen. Gut, machen wir. Und wünsche dir alles Gute und viel Kraft für die nächste Zeit. Okay, danke dir. Auf Wiederhören, tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. Nochmal der Hinweis, meine Lieben, für morgen. Morgen heißt unser Thema offene Rechnung. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die die große Rachegefühle jemand anderem gegenüber hegen, weil ihnen der Partner ausgespannt wurde, weil sie gelinkt wurden, weil ihnen etwas Schlimmes angetan wurde. Oder auch gerne mit Leuten, denen andere noch etwas schulden, etwas Materielles, vielleicht sogar Geld. Also wenn ihr mit jemandem eine Rechnung offen habt, aus welchen Gründen auch immer, und ihr gerne mit mir morgen drüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 morgen ab 0 Uhr oder mailt uns domian@wdr.de. Wir machen weiter mit Thomas und Thomas ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Thomas. Hallo. Ja, hallo, Thomas. Ja, hallo. Ich bin ganz ehrlich, mich hat ein bisschen der Mut verlassen. Dich hat der Mut verlassen, inwiefern? Jetzt zu sprechen, oder was? Ja, richtig. Möchtest du nicht sprechen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Bedenken nachher oder Leute zu, die mich kennen, oder da bin ich irgendwie nervös, bin ich ganz ehrlich. Okay, dann beenden wir es gleich, würde ich vorschlagen. Ja, besteht denn trotzdem die Möglichkeit, dass ich nochmal anrufe und dann halt einfach du? Du. Ja, du hast ja auch Kollegen, wo ich dann nochmal nachfragen kann. Wir rufen dich mal gleich zurück und klären das im Hintergrund und vielleicht kannst du ein Gespräch mit meiner Psychologin führen. Okay? Ja, das wäre lieb. Gut, dann verabschiede ich mich und wünsche dir, was auch immer los ist, wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, eine schöne Sendung noch. Dankeschön, tschüss. So, dankeschön. Hier ist Ute und Ute ist 42. Guten Morgen, Ute. Hallo, Domian. Ute, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um Brustkrebs und wie ich da versuche, damit fertig zu werden oder umzugehen. Du bist betroffen, du hast Brustkrebs. Ja, genau. Seit wann schon? Seit Mai. Seit Mai. Ein knappes halbes Jahr. Wie ist es aufgefallen? Wie hast du es bemerkt? Selbst. Ich hab aus irgendeiner komischen Situation heraus im Auto, ich kann es nicht begründen, habe ich an meine Brust gelangt und ich habe gespürt, es ist was nicht in Ordnung. Bin am nächsten Tag dann zur Ärztin gegangen und es ging alles ganz schnell. Eine Woche später war die Brust ab. Komplett. Oh. Man konnte auch nichts mehr retten. Und ich meine, ich bin halt noch ziemlich jung, relativ jung. Ja. Und das war schon eine harte Nummer, also komplett die Brust. Das heißt, du hast eine Verknotung gespürt? Genau, ich habe den Tumor, einer von den Tumoren gespürt. Ich hatte also im Endeffekt 3 Karzinome und 2 befallene Lymphknoten. Und man spürt es einfach. Also es fühlt sich anders an. Ich habe eigentlich vorher gewusst, wenn ich mal Brustkrebs bekomme, du wirst es merken. Und man merkt es auch. Ne? Also als man dir sagte, die Brust muss entfernt werden, was hast du da empfunden? Naja, sagen wir mal so, ich habe es auch mit selbst entschieden. Es war, nach der OP hat sich dann herausgestellt, dass es auch nicht anders möglich gewesen wäre. Mhm. Aber ich habe auch gesagt, wenn es nur ein Karzinom wäre, ich möchte auch die Brust abhaben. Ja, um auf Nummer sicher zu gehen oder eine große Sicherheit zu bekommen zumindest. Ja, irgendwo schon. Und es hat sich ja dann bewahrheitet. Im Endeffekt gab es auch keine Möglichkeit. Ich hatte 2 Karzinome, ein Vorkrebsstadium, das war über 10 cm groß, 2 befallene Lymphknoten, da war nicht mehr viel übrig von der Brust. Ne? Mhm. Gab es danach Chemotherapien, Bestrahlungen? Ja, ich bin jetzt eigentlich kurz nach der Chemotherapie, das war ein harter Weg, 4 Monate Chemotherapie und beginne jetzt auch eine Strahlentherapie. Ja, wie hast du die Chemotherapie vertragen? War schon hart, war schlimm. Die erste war ganz schlimm und da hat auch ganz viel die Psyche natürlich eine Rolle gespielt. Und ich habe dann gesagt, okay, nach der zweiten Chemotherapie, was kann ich tun? Man versucht sich an jeden Strohhalm zu halten und ich habe dann recherchiert und ich habe gedacht, Hypnose wäre eigentlich das, was ich bräuchte. Also begleitend zur Chemotherapie? Ja, begleitend, ja. Und Hypnose. Hast du das gemacht? Ich habe das gemacht, ich mache das auch heute noch. Ich war bis am Montag noch dort. Und machst du das bei einem Psychiater? Nee, gar nicht. Das ist eigentlich so ein Mental Coach. Der macht das auch so. Also es ist irgendwie auch gar nichts Spektakuläres. Er macht ja nichts anderes, als mich in Hypnose zu versetzen, in so eine leichte Trance oder in so einen leichten Schlaf. Welche Wirkung oder welche positive Wirkung empfindest du daraus? Stärkt mich irgendwie indirekt. Ich bin dann wirklich tatsächlich durch die Chemo besser gekommen, von der Psyche her. Ja. Die Nebenwirkungen, die waren natürlich da, das ist keine Frage. Und dreckig geht es dir einfach, das ist so. Also Nebenwirkungen waren, dass dir sehr schlecht ging, dass dir übel war? Übelkeit, vor allen Dingen Ekelgefühle, Schmerzen, kaum laufen Appetitlosigkeit. Können manchmal die ersten Tage. Ja, Appetitlosigkeit sicherlich auch? Auch. Also das komplette Programm. Und die Haare sind ja auch ausgefallen? Ja, die sind rausgefallen und natürlich auch die Mundschleimhäute, Darmschleimhaut, alles. Mhm. Also das komplette. Da, wo man Schleimhäute hat, die sind betroffener. Also es war alles ziemlich hart und aber trotzdem, die Psyche ist so wichtig und da hat mich wirklich die Hypnose, hat mir einfach geholfen, damit ich da irgendwie von der Psyche her gefestigter bin. Du ist das ja auch natürlich klar verständlich für eine Frau, immer ein großes Problem, wenn eine Brust entfernt wurde. Vorab noch gefragt, lebst du in einer Beziehung? Ja, ich bin verheiratet. Bist verheiratet? Ja. Wie geht dein Mann damit um? Ja, absolut großartig. Also er hat natürlich gleich gesagt, Brust weg. Also es war auch sein Wunsch in dem Sinne. Mhm. Willst du die Brust irgendwann wieder aufbauen? Nein. Warum nicht? Nee, also das wären 2-mal 3-stündige OPs. Nee, ich will überleben. Mhm. Ich will mich darum kümmern, dass ich keine Metastasen bekomme. Ich habe natürlich wahnsinnige Angst davor. Also es geht nicht mehr um Kosmetik, sondern es geht um reine Gesundheit und Überleben. Es geht um reine Gesundheit. Mhm. Ich meine, ich fühle mich wahnsinnig hässlich. Ist ja klar mit ab in der Brust, sage ich jetzt mal, und keine Haare mehr. Und das typische Chemo-Gesicht. Aber das ist für mich jetzt zweitrangig geworden. Dass du diese Einstellung hast, mir geht es nur noch um die Gesundheit und nicht um mein Aussehen. Hast du das auch dieser Hypnose-Therapie zu verdanken? Therapie kann man das gar nicht nennen, dieser Hypnose zu verdanken? Nee, nicht unbedingt. Das hatte ich dann vorher auch schon, dass es mir einfach ums Überleben geht. Das ist eine Einstellungssache, glaube ich, dann, ne? Ja, genau. Aber das kann ich auch wirklich jedem nur raten. Also das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und ich erhoffe mir da so viel. Ich erhoffe mir dadurch auch, klingt jetzt blöd, aber mit der Schulmedizin zusammen und mit dieser Suggestion, die ja da stattfindet, damit gesund zu werden und zu bleiben. Habe ich gar keine Ahnung von. Ich weiß nur, dass einige Psychiater auch die Hypnose anwenden und dass man das durchaus seriös machen kann. Und wenn du gute Erfahrungen damit hast, parallel zur Schulmedizin, ist der ja gar nichts einzuwenden gegen, wenn es dir hilft und dich psychisch aufbaut. Absolut. Und da habe ich ganz viel Hoffnung. Und es gibt auch schon, es gibt schon Erfahrungen mit Hypnose bei Krebs, dass Krebs sich auch zurückgebildet hat. Liebe Ute, jetzt ist leider meine Sendung vorbei. Schön, dass wir noch haben reden können. Ja, sehr schön. Ich drücke ganz fest die Daumen und wünsche dir alles Gute für die nächste Zeit. Danke. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Christoph Gellert und morgen heißt unser Thema offene Rechnung. Wenn ihr eine offene Rechnung mit jemandem habt, dann meldet euch morgen bitte hier unter 0800 220 50 50. 1 Uhr Radio ist live wie der Fernseher. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis